Hallo und herzlich willkommen zum dritten Mal im Japanuary. Das ist immer noch schwierig auszusprechen, aber neulich sagte mal jemand, Japanua ging auch. Klingt wie Jaguar. Japanua. Japanua. Klingt ein bisschen Panne. Aber hallo. Mein Name ist Steffen, ich bin der Nerd und bei mir ist die Kati. Hallo, ich bin die Freundin vom Nerd. Warum stellst du dich eigentlich, da läufst du so vor? Ich finde das süß. Du findest das süß? Ja, ich bin gerne deine Freundin. Das ist eine gute Voraussetzung. Ja. Bin gerne deine, anders wäre es auch bedenklich. Das stimmt. Habe ich mir wieder selber ein Grab geschaufelt. Naja, ist wieder Fettnäpfchen weit sprungen, offensichtlich. Ja, wir haben einen dritten Film geguckt für den Japanuary. Genau. Ich finde Japanuary gar nicht so schwierig. Nee, es ist schon... Ich faspel mich da immer. Ich habe auch so ein Problem mit N-Lauten auf. Ja, ist egal. Okay. Ich habe auch ein Problem damit, Green Lantern zu sagen. Weiß der Geier, warum? Da hau ich mich. Da vernuschel ich mich. Das ist das einzige Mal, dass ich wirklich bewusst wahrnehme, dass ich knuschel, ist bei Green Lantern. Wir weichen vom Thema ab. Ja, wir haben nämlich nicht Green Lantern für den Japanuary geguckt. Das wäre seltsam. Ja. Welchen Film haben wir denn geguckt? Wir haben geguckt Einen Brief für Momo. Den kanntest du auch wiederum nicht, ne? Den kannte ich auch nicht. Ich kannte ihn schon. Genau, du kanntest ihn schon. Ja, soll ich erstmal mit einer Zusammenfassung anfangen? Mach doch mal, du kannst das so gut. Genau, für die Leute, die es nicht kennen. Also, es geht, wie der Titel schon vermuten lässt, um Momo. Und zwar nicht die von Michael Ende, sondern es ist ein japanisches Mädchen. Entschuldigung. Das wir kennenlernen, als es mit seiner Mutter zusammen auf einer Fähre fährt nach Shiojima oder sowas ähnliches. Ja, den Namen habe ich mir gar nicht erst gemerkt. Eine der japanischen Inseln. Offenbar ziehen sie dahin. Momo wirkt total bedrückt und still und leise und traurig und irgendwas. Und die Mama wirkt nicht so, als gäbe es einen Grund dafür. Sie kommen an, die Mama wohnt in einem, also hat ein Haus wieder gemietet, in dem sie als Kind schon mal gewohnt hat, eine Zeit lang bei Onkel und Tante. Genau. Und sie werden da total freundlich aufgenommen und alles. Momo ist total still, verschlossen immer noch. Wird von ihrer Mutter genötigt, Freundschaften zu schließen. Und tut das dann auch widerstrebend. Und was auf der Fähre schon passiert ist, ist, dass ihr 3 Wassertropfen auf den Kopf gefallen sind. Und zwar nur 3. Also es hat nicht geregnet oder so, sondern es sind nur diese 3 Tropfen runtergefallen auf den Kopf. Und auf einen Brief, den sie in der Hand hielt, der aber quasi gar kein richtiger Brief ist, sondern nur der Anfang eines Briefs, auf dem steht, liebe Momo. Und im Laufe des Films erfahren wir, dass Momos Vater gestorben ist. Und zwar war der irgendwie Forschungsreisender oder so auf einem Entdeckerschiff. Und dieses Schiff ist gesunken. Da ist irgendwie ein Sturm gewesen oder irgendwas. Und das ist gesunken. Und bevor er da losgefahren ist, hatte Momo einen Streit mit ihm. Das wieso, weshalb, warum wird später im Film noch geklärt. Sie hat was ziemlich Hässliches zu ihm gesagt und trägt so ein bisschen das schlechte Gewissen mit sich rum, dass sie im Streit mit ihm auseinandergegangen ist und sich nicht mehr entschuldigen kann. Und diese 3 Wassertropfen, die auf den Kopf gefallen sind, folgen ihr und nehmen die Gestalt von 3 Yokai an. Das sind japanische Totengeister. Und auch das wird später im Film erklärt, die sind eigentlich da, um die Zeit zu überbrücken, in der der Vater nicht von oben quasi aufpassen kann auf Momo und ihre Mutter, weil er noch auf dem Weg nach oben ist. Und damit sie in der Zeit nicht schutzlos sind, sind eben die 3 da. Das weiß man am Anfang aber nicht und man kommt auch nicht drauf, weil die einfach ganz viel Chaos anrichten. Das ist wunderherrlich. Es ist total schön. Der eine ist so ein riesiger Kerl, muskelbepackt, mit einem daueroffenstehenden Mund mit ziemlich scharfen Eckzähnen. Das ist Iva. Iva. Dann gibt's einen, der recht lang und dünn ist, abgesehen von seinem kugelrunden Bauch, den er um sich herträgt und so ein bisschen so ein froschartiges Gesicht hat. Ne? So, das ist Kawa. Das ist Kawa. Und dann gibt es noch den kleinen Creep, wie ich ihn liebevoll nenne. Den kleinen Gollum. Gollum. Mame. Der sich hauptsächlich dadurch auszeichnet, dass er wirklich wie so ein kleiner Gollum aussieht, mit einer sehr langen Zunge, die ihm aus dem Mund hängen kann. Und ist auch der erste, den Momo das erste Mal komplett richtig sieht, als er ihr Bein anleckt. Nun ja. Und jedenfalls sind die 3 genauso überrascht wie Momo selber davon, dass Momo die 3 sehen kann. Hm. Eigentlich sollte das nicht der Fall sein. Sollten wie so Schutzgeister um die kleine Familie rumschwirren und aufpassen. Und Momo kann sie aber sehen und kriegt auch mit, was für ein Mist die bauen, klauen ständig Essen und auch andere Sachen und richten Chaos an und sowas. Und am Anfang hat sie Angst vor ihnen und irgendwann gibt's aber so eine herrliche Szene, wo sie droht, die drei mit dem Besen zu verprügeln und einer von denen verliert den Passierschein, den genau. sie brauchen, um wieder nach oben zurückzukommen. Das ist ja nur 20 Minuten. Ach so, Entschuldigung. Ja, jedenfalls ist der Passierschein das, womit sie die drei erpressen kann, das zu tun, was sie will, wobei das auch nicht so ganz klappt. Nur so halb. Ja. Ich finde den Film, also ich habe ihn ja schon mal gesehen und ich nutze den Japanuary für mich so ein bisschen auch, um meine Lieblingsanimes zu präsentieren und dabei jetzt nicht unbedingt auf die Filme hinzuweisen, die sowieso schon jeder gesehen hat. Ich könnte natürlich jetzt auch ganz tief in auf den japanischen Markt gucken und irgendwas hier rauszaubern, was man hier gar nicht kriegt oder was so obskur ist, dass man sich's im Leben nicht angucken würde. Also ich versuche mich schon auf Filme zu beziehen, die es hier in Deutschland auch zumindest problemlos zu gucken gibt, wenn man von unserem letzten, also vom zweiten Film mal absieht, den man tatsächlich so problemlos gar nicht gucken kann. Aber Ein Brief für Momo hat eine ganz normale deutsche Synchronisation, ist aktuell auch bei Amazon Prime Video zu kriegen, da haben wir ihn geguckt. Und ich habe ihn vor 2 Jahren, schon ein bisschen was her, auch schon mal auf DVD gesehen, aus der Bücherei ausgeliehen und ich habe mich ein bisschen in den Film verliebt. Das, obwohl es nicht unbedingt einer meiner Lieblingsanime ist, aber er hat für mich so 2 Faktoren. Es ist kein Ghibli-Film, möchte dieser Film auch gar nicht sein. Er hat so ein ähnliches Fantasy-Element, wie es die Ghibli-Filme gerne mal haben, also eben auch mit diesen Geistern und auch so dieses Übernatürliche mit der Totenwelt und so weiter und so fort. Das ist in den Ghibli-Filmen ja auch häufig drin. Also Naturgeister, Totengeister und so weiter und so fort. Er ist dabei aber insgesamt doch sehr in der Realität behaftet. Also es ist eigentlich eher ein Drama will ich gar nicht sagen, aber schon eine Familiengeschichte, also zwischen Mutter und Tochter, die sich da irgendwie zusammenraufen müssen, auch mit der neuen Situation ohne den Vater. Und wo man eben auch beide in beiden Figuren so ein Stück weit sieht, ja, die bedauern etwas. Ich glaube, das Thema des Filmes ist eigentlich Bedauern. Ja. Und nicht nur Momo und die Mutter, Ikuchan? Also Ikuchan ist ihr Rufname, aber Ikuko, auf jeden Fall ein sehr komplizierter Name. Also nicht nur die beiden bereuen irgendwas, sondern man merkt auch in den 3 Yokais, wir sagen jetzt mal Yokais, weil es ist dann doch ein bisschen kürzer, merkt man, okay, die haben auch was zurückgelassen in ihrem früheren Leben und versuchen das jetzt eben auch durch ihren neuen Lebenswandel so ein bisschen zu überspielen. Und auf der einen Art sind diese Yokais ein sehr chaotisches und, wie du auch sagst, manchmal so ein bisschen so ein creepiges Element. Du machst es ja deutlich an Mame fest. Der wird niedlich am Ende, aber am Anfang kam er mir echt creepig vor. Ja. Aber die haben halt auch ein Stück weit eine Funktion für Momo. Also du hattest am Anfang gesagt, also es gibt so diese Szene, dass sie in den Supermarkt sind und die Mutter spricht dann einfach ohne das Einverständnis von Momo andere Jugendliche an, andere Kinder an. Und du sagtest, das geht nicht. So, und habe ich gesagt, ja, wart mal ab. Und Momo kommt gerade so im ersten, vielleicht die ersten 2 Drittel rüber wie so ein verzogenes Gör. Weißt du, so ein Stadtkind, gerade aus Tokio weggezogen. Die kommt schon nicht damit klar, dass die Geschäfte abends irgendwann zumachen, geschweige denn, dass am Sonntag das nicht geöffnet ist. Also damit kommt sie nicht klar. Sie findet diese Insel einfach mega ätzend. Die will da weg. Da ist, hat keinen Bock auf die anderen Kinder. Klar, ihr Vater ist gerade gestorben. Ist eine Ausnahmesituation für sie. Aber sie begegnet der ganzen Situation auch mit wenig Offenheit. Also sie ist schon wirklich sehr verzogen, sehr, sie meckert und auch in diesen Rückblenden zu ihrem Vater. Also irgendwas passt da nicht für sie. Und klar ist sie enttäuscht, dass das, was sie für ihren Vater geplant wurde oder geplant ist, dass es nicht an Erfüllung geht. Aber die Art, wie sie darauf reagiert, ist nicht angemessen. Und das ist so ihr Typ. Und diese 3 Yokais reißen sie da komplett raus. Und das ist so für mich, da, was den Film auch ausmacht, als zweites. Ja, das stimmt schon. Ich habe über den größten Teil des Anfangs des Films hinweg Momo sehr erinnert an die Protagonistin aus Erinnerung an Mani. Ja. Die ja auch sehr still ist, in eine fremde Umgebung kommt. Man weiß nicht so richtig, warum ist die da, warum ist die so still, was steckt dahinter? Und die auch auf eigene Faust so ein bisschen Sachen entdeckt, die mysteriös sind. Sagen wir mal mysteriös im ersten Moment. Wir verraten nochmal gar nichts aus diesem Film. Aus Mani werden wir überhaupt nichts spoilern. Gar nichts. Nein. Aber da sehe ich deutliche Parallelen der Figuren. Die Geschichte entwickelt sich dann anders. Ja. Komplett anders. Ich finde den Film sehr, sehr schön. Ich verstehe gut, dass du den ausgesucht hast und finde es auch gut, dass du den ausgesucht hast und wir den besprechen und promoten können, sozusagen. Ich habe trotzdem Schwierigkeiten mit der Mutter. Ich kann es aber einordnen besser am Ende. Also sie ist so, dass sie irgendwie versucht, stark zu sein für die Tochter, genau, und sich ihre Trauer nicht anmerken zu lassen und so. Was aber tatsächlich letztendlich hauptsächlich dazu führt, dass die beiden sich voneinander entfremden. Was so in so einer Situation aber auch, ich glaube, normal ist. Also gerade wenn sie plötzlich das Gefühl hat, ohne einen, ich will gar nicht sagen einen Ernährer, das wäre, glaube ich, falsch gesagt, aber ich habe schon den Eindruck, dass er das Geld mit nach Hause gebracht hat. Ja, das war definitiv und, so. Ja. Die sind auf dieser Insel und die Mutter fährt morgens immer zu einem Lehrgang, um sich fortzubilden, um irgendwann mal die Familie alleine durchbringen zu können. Mhm. Und eben nicht darauf angewiesen ist, dass jemand Zweites das macht. Sie hat das Haus, die Wohnung war das, glaube ich, die Wohnung verkauft, weil sie auch nichts mehr haben möchte, was sie an ihren verstorbenen Mann erinnert und so weiter und so fort. Sie möchte damit abschließen und es gelingt ihr irgendwo auch nicht so hundertprozentig und irgendwann rutscht ihr auch die Hand aus, was auch so ein Moment ist, so wo man denkt, okay, Kinder schlagen ist absolut nicht okay und nichts von dem, was ihr passiert, rechtfertigt das, aber es ist nachzuvollziehen in der Sekunde, weil sie einfach derartig unter Spannung steht und die ganze Situation nicht einordnen kann und dann verlangt Momo noch von ihr, dass da irgendwelche Yokai sind und dass sie das auch noch glauben soll und da verliert sie die Fassung ein Stück weit, die Mutter. Und ich finde, das ist es ist nicht so Brouhaha-Comic-lustig, aber so diese sehr abgedrehten, witzigen Yokais, die einfach also so komplett außerhalb jeglicher Realität stattfinden mit ihrem Wesen und alles durcheinander bringen. Und auch diese witzige Szene mit der Zahnradbahn, den einen Mandarinenberg hoch. Am Ende des Tages ist halt immer noch so, wie klären Momo und die Mutter eben diese neuen Lebensverhältnisse untereinander. Mhm. So, da müssen ja auch neue Grenzen ausgelotet auch werden. Ja. Von beiden. Also nicht nur von Momo oder von der Mutter oder irgendwem anders, sondern da müssen beide gucken, wie sie sich wieder zusammenfinden, zusammenraufen können mit dieser veränderten Situation. Und dass beide daran scheitern, nicht nur einer von den beiden. Ja. Und einer da halt irgendwie eine autoritäre Hoheit bekommt, die Mutter sagt, so läuft's jetzt, oder Momo irgendwie den Marsch angibt. Momo gelingt das ja nicht mehr bei den Yokai. Mhm. Denn die sagen auch, ja, mach halt einfach, dann uns ist es inzwischen auch egal, wir können es auch nicht mehr ändern. Ne? Ja. Ich habe mich mit der Mutter ein bisschen versöhnt über den Film hinweg. Eine sehr schöne Szene fand ich tatsächlich jetzt, als ein Erbstück sozusagen, ein Geschenk des Vaters, ein Handspiegel, der zerbricht irgendwann aufgrund der Yokais tatsächlich eigentlich, die aber die Mutter halt nicht sehen kann. Und sie hört, wie der Spiegel zerbricht, die Mutter, rennt auf den Dachboden, wo das Ganze passiert ist, sieht Momo da knien, die Scherben dabei. Und das Erste, was sie macht, ist wirklich hinter dem Spiegel gucken und sagt, auch der Spiegel ist egal, Hauptsache du bist nicht verletzt. Genau. Das zeigt schon, dass sie an sich eine sehr fürsorgliche Mutter ist und dass Momo ihr wahnsinnig wichtig ist. Auf der anderen Seite ist aber halt genau diese Szene ist auch so, dass sie sagt, sag mir die Wahrheit, was ist passiert, was ist denn hier los? Und Momo sagt nur, ich habe Angst, dass du mir nicht glaubst, wenn ich dir die Wahrheit sage. Ja. Und genau das passiert natürlich auch. Und das ist aber eben auch so dieses, da ist Momo wesentlich offener als die Mutter in dem Moment, weil sie sagt, was für sie die Wahrheit ist, während die Mutter nicht in der Lage ist, selber irgendwie Momo das Vertrauen entgegenzubringen, zu sagen, guck mal, ich trauere auch und ich brauche auch Rückhalt und genau. Die Zeit dafür zu trauern. Und also sie akzeptiert in der Situation auch nicht, dass es ein Stück weit Eskapismus sein könnte, was es ja eigentlich nicht ist. Ne? Genau, und sie also ihr Vertrauen in Momo ist auch dadurch geschwächt, dass sie selber weiß, dass sie hier vor Momo was verheimlicht, glaube ich. Genau. Also dieses, sobald man selber anfängt, Geheimnisse vor jemandem zu haben, unterstellt man, glaube ich, dem anderen auch schneller, dass der auch Geheimnisse hat. Okay. Ja, und ich glaube, das ist genau das, was in dieser Szene passiert. Und ich glaube, diese Ohrfeige, die der Mutter da rausrutscht sozusagen, gilt so zu wenigstens 50% schon auch ihr selber so ein bisschen. Okay, ja. Also so, das ist keine schöne Szene. Mm-mm. Das ist wirklich nicht hübsch. Aber das ist, glaube ich, eher was die Mutter so ein bisschen eigentlich lieber gegen sich selber richten wollte, aber in der Situation einfach nicht gesteuert bekommen hat. Da ist sehr viel Verzweiflung auch in ihr selber drin. Also man sieht sie einmal mit so einem Fotobuch und laufen so die Tränen runter. Und in der Sekunde, wo Momo reinkommt, wischt sie sich das weg und stopft das Buch in den Schrank. Und es ist also auch sehr viel ja, ich glaube, so der Ärger vor dem eigenen Unvermögen, mit der Situation besser umzugehen. Und das, am Ende sagt sie es ja auch nochmal, das war ein Fehler. Also ich kann uns nicht alleine durchbringen, das müssen wir gemeinsam schaffen und oder uns eben Hilfe suchen. Und von außen wird schon Hilfe geboten. Also es gibt so einen Jugendschwarm, will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, er hat mehr für sie über als sie für ihn. Also ein Jugendschwarm der Mutter, den Koichi, der immer wieder Hilfe auch anbietet und das lehnt sie dankend ab und nein, das kriegen wir schon irgendwie hin. Oder auch die, in Anführungszeichen, Freunde auf der kleinen Insel, an die Momo dann nach und nach gerät, sich davor aber auch so ein bisschen sträubt. Also die beiden möchten das schon irgendwie auch mit sich selbst jeweils ausmachen. Ja. Und, nicht miteinander, aber eben mit sich selber und scheitern eben auch ein Stück weiter dran. Vielleicht hätte ich es schöner gefunden, wenn die Yokai eben nicht nur für Momo da gewesen wären, sondern vielleicht auch die Mutter unterstützt hätten. Was vielleicht auch mehr im Sinne des Vaters gewesen wäre. Ja. Weil so ist es halt auch ein bisschen einseitig, ein Stück weit. Wobei daraus natürlich auch wieder eine Konfliktsituation entstehen kann. Also drehbuchtechnisch verstehe ich es schon. Aber Ja, und es ist natürlich auch so, dass die Mutter zwar natürlich die Trauer und die Sehnsucht in sich hat, aber eben nicht dieses Bedauern über ein Unrecht, das vorher getan und nicht aufgeklärt wurde. Das liegt definitiv auf Momos Seite. Und da braucht sie auch einfach Hilfe, das zu überwinden und damit klarzukommen. Und was ich sehr schön gezeigt finde in der kleinen Szene im Film, ist einfach, dass die beiden so ein bisschen sich selber in Rituale gefesselt haben. Also man sieht, wie sie so ein Morgenritual vor dem Bild des Vaters abhalten, so ein Trauermorgengebet, keine Ahnung. Genau. Ich kenne mich da nicht so genau aus, aber es ist sehr klar, dass es eine rituelle Handlung ist. Die führen die gemeinsam durch, aber da wird auch nicht gesprochen und nichts. Und das hört dann auch wieder auf und dann sitzen sie am Frühstückstisch und gucken Fernsehen. So und es ist was, ich glaube, was sehr... Ich will nicht sagen, was Japanisches, damit tun wir den Leuten Unrecht, aber ist halt eine Art, um Menschen zu trauern, halt eine gültige. Ja, aber es ist halt so dieses, sie haben keine persönliche, sondern sie haben nur diese offizielle Art oder miteinander haben sie nur die offizielle Art und keine persönliche Art, um den Vater zu trauern. Das stimmt. Und das wird in dieser Szene sehr deutlich eben, dass sie nur dieses offizielle Ritus haben. Genau. Was ich noch sagen möchte, ist, dass der Stil toll ist. Das ist ein Production IG Anime. Die Animation ist, also trotzdem es ein bisschen hakelig ist, es ist mega großartig. Mhm. Sehr flüssige Bewegung, Anatomie perfekt. Die Hintergründe sind eine Augenweide. Der Film Wahnsinn. Sieht so gut aus. Der Wahnsinn. Ich habe am Anfang kurz gedacht, ob das schon der Film ist oder ob das eine gefilmte Einstellung ist. Also gerade, weil hinter sowas wie Straßen oder auch der Boden von der Fähre und alles, das sieht unfassbar realistisch aus. Es ist halt ein Production IG, die legen richtig Wert da drauf. Also da, wo Toei schon so auf Pragmatismus und auf praktische, schnelle Animationen legt, dass es noch halbwegs realistisch und aber doch relativ einfach aussieht. Das haben wir ja bei Digimon, wir haben ja relativ intensiv Digimon geguckt, auch die neuen Sachen gesehen. Also ein Production IG-Film sieht halt wesentlich realistischer und viel, viel schöner aus. Also das haben, ich möchte fast schon ein bisschen ketzerisch sagen, das haben die vielleicht auch den Ghiblis ein bisschen voraus. Also ich finde die, ich gucke mir so ein IG lieber an als so ein Ghibli, weil die Ghiblis dann doch, vielleicht hacken sie auf mir ein, ich finde die Ghiblis schön, aber die sind manchmal echt kitschig. Ne? Ja, wobei ich bei den Ghiblis vom Gefühl her ein bisschen besser mit den Figuren klarkomme. Ich finde, hier fand ich sehr schön die alten Gesichter, weil die viel Struktur haben. Aber jüngere Gesichter sehen manchmal viel älter aus, als sie sind, weil so alle Lachfalten mit reingemalt werden. Man sieht auch so die Zähne Sprüchen relativ deutlich. Genau, also es wird auch mit viel klaren Konturen gearbeitet. Also Lachfalten werden nicht durch Schatten gezeigt, sondern durch eben klare schwarze Striche. Dafür ist es die Mimik. Also zum Teil sind da Nuancen drin. Das ist der Wahnsinn. Ja, das stimmt. Das sind unfassbar realistische und detailgetreue Gesichter. Ich weiß nicht, ob da Rotoskopie mit am Werk war. Ich kann nicht sagen, wie die ihre Filme machen. Aber es ist derartig exakt. Das ist so schön. Und man sieht immer alle 32 oder 52 Zähne. Oder so. Schönen Gruß an Dr. Leibniz. Ja, so, genau. Hast du noch was? Nee, das war's, glaube ich. Dann würde ich nämlich heute Schluss machen, denn es ist auch schon relativ spät. Kati ist müde und möchte ins Bett. Ja, sie muss morgen nämlich arbeiten. Ja. Muss früh raus. Ganz früh. Ach du Scheiße. Ja. Ich dann auch. Gut. Ich muss ja mit aufstehen. Ja. Dann hören wir uns, ich glaube, am Wochenende wieder mit dem nächsten Film. Und ich würde sagen, auf wieder Nerd. Tschüss.